Gespräch D. Guten Morgen, Frau Sandholz. Ich bin der Herr Wagner. Ja, ja, ich erkenne Sie an der Stimme. Dass Sie mir ja die richtige Seite operieren. Deswegen habe ich ja ein Kreuz auf Ihren rechten Oberschenkel gemacht. Frau Sandholz, Allergien sind keine bekannt bei Ihnen? Gegen Tierhaare. Aber das hatte ich angegeben. Aber gegen Medikamente sind Sie nicht allergisch.